allein in der dämmernden Nacht hab ich an dich voller Sehnsucht gedacht. Alle meine Wünsche eilen, wollen nur bei dir verweilen. Warte auf mich in der Ferne. Heimat.